Hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Haben wir sehr lange nicht mehr gemacht. Wir haben und schon damit, so viele Insider-Gags und Jokes und so, dass wir die gar nicht mehr alle benutzen müssen, ne? Das ist doch geil. Und damit herzlich willkommen zum Podcast The UFO. Endlich mal wieder eine Anmoderation. Ich hab sie vermisst. Ich hab sie so vermisst. Endlich mal wieder eine Anmoderation aus dem Weißt du, was ich heute eigentlich sagen wollte? Ich wollte heute eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch zur Wahl des Podcast-UFOs. Einfach mal um so ein bisschen direkt so eine höhere Messlatte zu setzen einfach mal. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieses Podcasts. Gute Dankeschön. Wahl. Wir sind noch online und man weiß ja auch nicht, wann man diesen Podcast jetzt hört. Man könnte ihn ja in 10 Jahren hören. Ich habe mir tatsächlich heute... Ich glaube nämlich nicht. Weil ich glaube, bis dahin ist unsere Seite zusammengebrochen. Die hat nämlich nicht so viel Speicherplatz, wie du, glaube ich, immer behauptest, dass sie hat. Mhm. Ich glaube, ab Folge 50 sind die ersten Folgen einfach weg. Und hast du die irgendwie zwischengespeichert oder so? Hast du die irgendwo noch in einem Archiv? Ist irgendwo auf den niederländischen Antillen oder so? Haben wir da irgendwo so ein Archiv, wo wir die ganzen Dinge aufgespart haben oder nicht? Nee, gar nichts. Aber ich habe tatsächlich heute ein Paket erreicht aus Amerika. Hat mich erreicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Tut mir leid. Ich komme zwar so ein bisschen runterzukommen. Mich hat ein Paket erreicht und zwar von einem meiner Lieblingspodcasts, What the Fuck with Marc Maron. Das ist bestellt. Wo es, glaube ich, um die 600 Folgen gibt, wo aber nur so die letzten 200 auf iTunes online sind. Und die ersten kann man gar nicht mehr bekommen, sondern nur auf einer kaufbaren DVD. Wo die ersten 100 Folgen auf 2 DVDs drauf sind. Und die habe ich mir tatsächlich bestellt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich mir die anhören soll, ehrlich gesagt. Weil diese die sind jetzt keine Podcasts, sondern so auf CD. Und dann muss man sie aber anhören. Discman. Und dann merkt er sich nicht, wo sie sind. Diese alten Discmans. Naja, aber die sind auch scheiße eigentlich. Und ich weiß nicht, sind es DVDs oder CDs? Weil DVDs hören können die ja gar nicht abspielen. DVDs, ja, weiß ich nicht. Gibt's auch walkbare DVD-Player eigentlich? Ja, also mobile fürs Auto gibt's die. Auf jeden Fall gibt's es. Ich habe das aber nur komischerweise, wenn ich mir das vorstelle, wie das Ding aussieht, und ich weiß, dass es gibt, aber ich habe nur ein Bild davon und immer läuft SpongeBob darauf. Es sind so kleine Bildschirme, wo man eine DVD reinstecken kann und in meinem Gehirn läuft da immer SpongeBob drauf. Weil immer, wenn ich diese Dinger sehe, haben Kinder das. Und damals gab es irgendwie nur die SpongeBob-DVD dafür. Ah ja, du meinst doch hier, wo dann auf der Hinterseite von dem Sitz dann nochmal so ein Monitor ist, ne? Ja, genau, aber das gibt's halt auch tragbar. Aber warum hat sich das nicht durchgesetzt? Mittlerweile müssen die doch echt günstig sein. Ich glaube, die waren wahnsinnig dick, weil die halt diesen Laufwerk brauchten. Und dann hat man einfach direkt auch einen Laptop nehmen können. Ich glaube, es war einfach, hat nie irgendwie gefruchtet. Und es ist, glaube ich, auch die falsche Verkaufsstrategie, weil Autos kaufen ja in der Regel erwachsene Menschen. Und wenn jetzt der Autoverkäufer fragt, hey, wollen Sie, dass Ihre Kinder auch noch die ganze Zeit Fernsehen schauen? Nee. Aber das ist ja auch so, dass... Oder halt Ablenkung. Nee, genau, dass Kinder ja die Eltern auch wahnsinnig beeinflussen durch Quengeleien. Deswegen gibt's ja in Supermärkten zum Beispiel auch am Ende auch immer diese Stände, wo Kinder dann quengeln können, diese Quengelwaren. Ja, aber nicht ja auch beim Autokauf. Naja. Nicht beim Autokauf. Kleine Autos stehen am Ausgang. Das war so kleine Rausgehautos, Quengelautos. Man muss ja auch sagen, dass Autofahren extrem wenig Spaß macht, bis man vorne sitzen darf. Das ist ja tatsächlich dann der Punkt, wo man sich denkt, Alter, what? Wie geil ist das denn? Ja. Die Welt bewegt sich um mich herum. Und davor war es immer so, ja. Davor saß man immer hinten und dann wurde die Fenster wurden abgeschäumt mit diesen großen Noppen und diese Windschutz, diese Sonnenschutzdinger, die man hinten immer drin hat und so große Stefan on Tour Aufkleber auf der Seite, wo man gar nicht mehr richtig rausgucken konnte. Ich saß ja immer falsch rum. Ja. Das denke ich mir schon länger, dass du falsch rum sitzt in deinem Leben. Habe ich schon mal erzählt mit der U-Bahn? Nee. Ich weiß nicht, jetzt musst du mir wirklich mal helfen, ob ich das schon erzählt habe mit der U-Bahn. Ich glaube schon. Ich werde das Gegenteil sagen von dem, was es eigentlich ist. Und zwar, ich saß mal in der U-Bahn und mir gegenüber saß ein alter Mann, ein Opa mit seinem Enkel. Und dann hat der Opa war anscheinend gerade dabei, dem Enkel die Welt zu erklären, ja. Also er war gerade mittendrin, glaube ich, so 30% hat er gerade durch. Und er war gerade angekommen beim Thema U-Bahn-Sitze. Und anscheinend sind sie zu dem Zweck U-Bahn gefahren, damit der Opa alles, was er über U-Bahn-Sitze weiß, dem Enkel jetzt sagen kann. Weil irgendwann ist man auch in einem Alter, wo man das auch vertragen kann. Und dann hat er gesagt, ja, man kann sich ja in Fahrtrichtung oder gegen die Fahrtrichtung setzen. Die meisten Menschen setzen sich lieber in Fahrtrichtung, weil sie damit besser klarkommen. Und dann gibt's noch die große Gruppe von Leuten, denen ist es relativ egal, ob sie in Fahrtrichtung oder gegen Fahrtrichtung sitzen. Und dann gibt's noch eine sehr kleine Gruppe an Menschen, die können nur gegen die Fahrtrichtung sitzen. Und der Junge, okay, alles klar, gar nicht verstanden. Und ich dachte mir, Moment mal, also du wirkst schon wie ein sehr gut informierter Mann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also aber eine wo kommt diese Statistik jetzt plötzlich her? So ein Meister-Yoda-Typ. Ja, die würde man ja nicht hinterfragen. Und ich habe auch sofort gedacht, oh geil, interessant. Aber das sind diese Momente, wo niemand Zwischenfragen stellen würde. Nee, nie. Und wenn man mal eine Zwischenfrage stellt, bricht das sofort in sich zusammen, dieses Modell. Ja. Sofort. Ja, Aber auch mit so einer statistischen Gewissheit. So, es gibt noch eine ganz kleine Gruppe von Menschen. Aber ich denke mir dann auch, das ist so genial. Ich denke mir dann auch immer, die Leute sollen sich einfach nicht anstellen. Also ich habe das Problem nicht. Mir ist es völlig egal. Ich kann auch manchmal, ich kann auch kopfüber in der U-Bahn fahren, ist mir völlig egal. Und dann sitze ich in so einem Viererbereich und habe mich da so hingesetzt, damit ich vorne die Beine ausstrecken kann. Und dann sind theoretisch vor mir noch Plätze frei und neben mir. So, und dann sitze ich in Fahrtrichtung und jemand setzt sich neben mich, obwohl die beiden Plätze vor mir frei wären. Und es wäre eigentlich sozial akzeptierter, wenn man sich den Platz neben mir freilassen würde. Aber dann setze ich da halt irgendwer hin, der nur in Fahrtrichtung sitzen kann. Und dann setze ich mich demonstrativ wieder weg von dem auf die beiden leeren Plätze. Gegenfahrtrichtung. Das ist mir immer ein bisschen unangenehm, weil ich mich ja dann von dem Menschen, der mich gerade neben mich gesetzt hat, wegsetze. Aber bist du denn Vertreter der Diagonaltaktik? Dass wenn man, klar, sofort. Ja, natürlich, die Diagonaltaktik. Also einer links unten, der andere rechts oben, damit beide Beinfreiheit haben. Alles andere ist mega awkward bei mir, weil ich bin so groß, dass meine Beine immer so in den Beinen des anderen hängen würden. Also du hast ja noch Beine, oder? Meine Knie, ich habe wahnsinnig lange Beine. Und meine Knie hängen immer quasi auf dem Sitz des anderen schon. Ja, weil der Junge mit seinem Opa, da hatte sowohl der Junge als auch der Opa keine Beine mehr. Deswegen war das weniger ein Problem. Schön, dass wir wieder diese Richtung einschlagen, direkt zu Beginn. Ich wollte mal kurz fragen, du bist ja auch so ein Twitter-Experte. Kann ich folgenden Tweet raushauen? Nee. Achtung. Mit dem Todesstern. Wow, unfassbar geiles Todesstern-Tattoo, was sie da haben. Nee, ich habe Hautkrebs. Kann man das raushauen oder ist das schon zu weit? Werden dann die Hater kommen? Ist das so ein Tweet, der quasi, sagen wir mal, in der Welt der Fliegen die Scheiße ist? Wo sehr viele Hater drauffliegen direkt. Ja, ich finde ihn jetzt gar nicht so gut. Die Hater, glaube ich, wir würden schon ein bisschen kommen. Aber ich weiß nicht, gibt es nicht noch eine Variante, wo man verbinden kann, die Star Wars-Metapher? Darum ging es mir jetzt gar nicht. Mir ging es mehr, ich wollte mal Hautkrebs in einem Tweet verbrennen. Ach so, okay. Ja, nee, ist okay. Aber wird natürlich den einen oder anderen, dass die ein oder andere Augenbraue nach oben katapultieren, da werde ich da, glaube ich mal. Ja, okay, kein Problem. Du, wir wollten ja heute über folgendes Thema reden. Es bewegt uns alle und ich denke mal, vielleicht können wir heute so ein kleines Experiment machen und mit euch mal sozusagen auditiv durch dieses Thema wandeln. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen ein Thema, was uns alle berührt, wo wir sehr oft sind, wo wir eigentlich alle mal drüber reden sollten, aber es eigentlich noch nie getan haben. Noch ganz kurz eine Sache dazwischen. Ja, okay. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun mit dem, was jetzt kommt. Und weiter. Da hast du den Spieß umgedreht. Sonst distanziere ich mich mal von den Themen. Aber okay. Und zwar wollen wir heute reden über... Ganz kurz, bevor du deine Geschichte weitererzählst, kannst du vielleicht, ich will dich nicht unterbrechen, aber kannst du vielleicht eine andere oder bessere Geschichte erzählen? Das war keine Geschichte. Ich wollte einfach nur das zum Thema hinleiten. Kannst du vielleicht ein besseres Thema machen an der Stelle? Also ich will dich jetzt nicht unterbrechen oder so, aber geht's einfach noch ein bisschen besser? Ich würde gerne über Supermärkte sprechen und Florentin hat das Thema für sehr gut befunden. Ich habe danach auch gesagt, wir können auch über Philosophie reden oder über ein anderes, cooleres Thema. Aber du warst anscheinend so angetan vom Supermarktthema. Ich bin sehr gespannt, was für Geschichten gleich kommen. Also ich hätte nicht gedacht, ich hätte mit der Reaktion auf den Vorschlag Supermärkte, der mir gerade so kam, weil ich im Supermarkt war oder so, da kam so eine enorme Rückmeldung von dir. Sofort so ein Ja, so ein euphorisches Ja, was ich noch nie erlebt habe. Also ich bin sehr gespannt, was gleich kommt. Man kann, Schnitt, wie es passiert ist, im Messenger einfach, machen wir das Thema, ja, einfach J-A. Ja, aber da siehst du mal, was ich gewohnt bin von dir. Euphorische Ja. Ich bin sonst gar keine Reaktion von dir gewohnt. Dieses Ja habe ich so in Erinnerung, wie so ein herausschreiendes, wie so ein auf der Stelle springendes Ja. Ja, ich liebe ja tatsächlich Supermärkte. Heureka. Supermärkte sind ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit. Ich liebe es, einkaufen zu gehen. Ich gehe auch fast jeden Tag einkaufen. Und es gibt da so einen großen Supermarkt in meiner Nähe, der ist zweistöckig. Na, das hat viele Gründe. Also erstmal, ich mag es generell, in Räumen zu sein, wo ich mir potenziell alles kaufen kann. Naja. In Supermärkten gibt es selten so teure Dinge, dass man sie sich nicht leisten kann. Und das ist schon mal ein geiles Gefühl. Du gehst in den Raum und du weißt, ich kann mir hier alles kaufen. Alles, was du dir anschaust, kannst du potenziell besitzen. Egal, was es ist. Und diese unglaubliche Auswahlmöglichkeit. Und dann bin ich da zum Beispiel, also mein Lieblingssupermarkt, sage ich jetzt gleich mal, ist Hit. Hit. Hit. Ja, habe ich noch nie gehört. Ist sehr selten, gibt's nicht überall. Aber es gibt auch Norma. Es gibt auch Norma, richtig. Norma. Es gibt einen in meiner Nähe und der ist echt genial. Der ist erstens zweistöckig, was schon mal, finde ich, super fancy. Ist schon geil, ist schon super geil. Supermarkt. Ja, vor allem, du hast dann wie auf dem Flughafen so Laufbänder. Allerdings hast du ja natürlich auch immer im Supermarkt das große Thema Einkaufswägen am Start. Das heißt, du hast gleich nochmal so eine Abenteuerfahrt mit eingebaut. Aber Moment mal kurz, wie kommst du denn hoch jetzt? Ja, auch mit einem Laufband. Mit einem Laufband? Stimmt. Ja. Also so diese geraden Laufbänder, die hochgehen. Ja, genau. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und man kann immer tatsächlich schön den Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern sehen. Und zwar Erwachsene laufen immer langweilig die richtige Laufbahn runter und Kinder fast immer die falsche. Also so, dass sie gegen die Laufbahn laufen und laufen dann so die Laufbahn hoch. Und es ist wirklich so der Unterschied, wo man sieht, okay, der Erwachsene langweilig, boring, folgt den Regeln. Und die Kinder immer direkt brechen, immer alles sofort brechen. Sofort, ah, das gehört links rum, ich mach's rechts rum. Aber so, da müssen wir kurz nochmal drüber sprechen. Diese Laufbänder, die gibt's ja auch an Flughäfen, da sind die ja gerade meistens. Also wirklich, da kann man, die transportieren dann nur einfach über lange, lange gerade Strecken, einfach geradeaus, damit man schneller ist, Gate von Gate zu Gate. Geht man darauf oder steht man darauf? Meine Interpretation ist ganz klar, man geht darauf. Die Dinge sind dazu da, nein, wenn sie nicht wären, würdest du auch gehen. Nein. Du bist einfach nur schneller. Definitiv, und man steht. Das ganz klar. Ich bin da ganz klar Fraktion stehen. Und auch bei den gewinkelten Laufbändern im Supermarkt einfach stehen bleiben. Du laufst und bleibst stehen, weil warum solltest du denn mehr Kraft aufwenden, als nötig ist? Und dann auch noch genau stehen. In der Mitte stehen bleiben, dass alle Leute, die es vielleicht anders interpretieren könnten, weil sie vielleicht schneller los müssen oder so, einfach generell den Weg verstehen. Ja, aber das, ne? Verstehst du. Der Supermarkt ist eine Oase der Gemütlichkeit. Da gibt's kein schnell, ich will noch kurz vor Ladenschluss mir eine Packung Mehl kaufen, weil ich Stress auf der Arbeit hatte und meine Frau zu Hause sich aufregt. Nee, das ist einfach mal ein bisschen chillaxen, sich ein bisschen exotische Früchte anschauen, mal irgendwie an Gewürzen riechen. Das ist so eine Feel-Good-Oase. Dafür ist so ein Supermarkt da. Ist dir mal aufgefallen, dass im Supermarkt zum Beispiel immer sehr, sehr ruhige Musik läuft und wenn du mal irgendwie so Klamotten einkaufen gehst, da ist ja manchmal, liegt da auch so ein DJ nebenbei aus und ist die ganze Zeit so duck, duck, duck, duck, duck. Wenn das im Supermarkt laufen würde, die ganze Zeit so eine mega Aufregung. Du hast gerade wirklich Musik imitiert wie ein 80-jähriger Mann, wirklich so, was die Kinder heutzutage hören. Puff, puff, puff. Wirklich, als wie jemand, der in seinem Leben noch nicht Musik gehört hätte. Wirklich, also, das hat mir schon mal, als ich gesagt habe, ins Internet reinstellen. Ich gehe manchmal so, ich weiß auch nicht, ich hänge einfach sehr gerne mit sehr alten Menschen ab. Und wenn man ein bisschen was hängen bleibt, mein Gott, dass es immer so an Pranger stellen muss. Aber wenn ihr im Supermarkt, ich finde das eine sehr lustige Vorstellung, wenn im Supermarkt plötzlich so eine sehr, sehr aufregende Technomusik laufen würde, dann wäre gleich eine ganz andere Stimmung so. Aber es ist natürlich immer so eine sehr Wohlfühlmusik am Start. Oder halt Lokalradio. Die beste Musik von heute. Ja, das stimmt. Aber das gehört einfach dazu. Ich finde, da kriegt man das auch mit. Es ist der einzige Ort, an dem ich überhaupt noch Radio höre. Von daher ist das in Ordnung. Aber also was ich immer so geil finde, ist, wenn es wahnsinnig viel Auswahl gibt. Zum Beispiel in meinem, also der absolute beste Supermarkt aller Zeiten ist in meiner Heimatstadt, aber das ist ja Hit. Egal. Da gab es auf jeden Fall einen. Nee, es war ein Edeka. Okay. Der Hit ist jetzt in Berlin. Aber es gibt auch Norma. Es gibt auch Norma, genau. Und da gab es zum Beispiel ein ganzes Regal für Senf. Ein ganzes Regal, so 4-5 Meter, nur für Senf. Und man denkt sich, okay, geil, schaue ich mir mal an. Da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Senfsorten natürlich. Aber dann fragt man sich, okay, es gibt so die klassischen Klassiker, irgendwie so Develey, irgendwie hier Kraft, die ganzen Klassiker, Dijon. Norma. Dijon, ja, diese ganzen, aber dann guckt man weiter nach rechts in dem Regal und man findet so diese ganz kleinen, fast schon handwerklichen Senfgläser irgendwie, die irgendwo in Schuppen irgendwo von so einem Hobby-Senfer hergestellt wurden und man denkt sich immer, okay, da hängt ja wahnsinnig viel dran an so einem Glas Senf, das muss ja irgendwo hergestellt worden sein, das muss irgendwo abgefüllt worden sein, wird jetzt in derselben Fabrik abgefüllt wie der Develey? Das ist ein sehr guter Gedanke, im Supermarkt. Das muss irgendwo hergestellt worden sein. Ja, absolut. Sein. Ja, aber vor allem. Dieses Ding muss irgendwo irgendwer gemacht haben. Sehr absolut, guter Gedanke, Florian. Da gibt's 50 verschiedene Senfsorten, die ja alle in Konkurrenz zueinander stehen. Das heißt, sie werden wahrscheinlich auch andere Fabriken benutzen. So, und das heißt, es gibt in Deutschland 50 verschiedene Firmen. Wo stehen diese ganzen Häuser, in denen Senf abgefüllt wird? Das muss ja unglaublich viele sein. Das muss ja auch in der Nähe sein. Da gibt's ja nicht nur eins in Deutschland, sondern damit sich das lohnt, damit man nicht ewig weit fahren muss. Wo sind die aber alle? Aber das ist ja das Geile. Deutschland. Kannst du für jedes Produkt machen. Das ist ja das total Geile an Deutschland, wenn du rumgehst und fragst, was haben deine Eltern für Berufe, sind das ja meistens so ganz komische Mittelstandsberufe, irgendwie, ja, wir machen Senf oder so. Also ich höre immer nur ganz komische Dinge, wo man nicht im Traum daran denkt, also in meinem Freundeskreis sagen alle, die Eltern sind arbeitslos, weil ich bin ganz komisch. Aber das ist halt so, die Eltern denken dann immer, also die Eltern arbeiten dann immer in so Dingen, die man nie in Betracht zieht. Also zum Beispiel, also meine Mutter zum Beispiel, die arbeitet in einer Firma, die stellen diese Sprühdinger her, von zum Beispiel Haarspray oder Seife. Also diese Kappen, oder? Diese Kappen, diese Vorrichtungen, diese Pumpvorrichtungen, stellen die her. Und man denkt ja nie daran, dass Firmen das machen, aber irgendwelche Firmen machen alles. Also ja, alles macht irgendwer, alles kommt irgendwo. Ja, aber her. Machen die dann alle? Also es gibt ja verschiedene Dosenformen und verschiedene. Es gibt dann einen riesen krassen Konkurrenzmarkt, die nur halt diese Sprühvorrichtungen erstellen. Ja, aber das ist ja immer das Interessante, dass es das ja eben nicht nur einmal gibt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man halt wie so bei Age of Empires, so du hast ein Gebäude für Käse, ein Gebäude für Fleisch, ein Gebäude für Schafe und irgendwann hast du halt alle Gebäude, die es gibt, die man bauen kann und dann war's das. So. Aber in der echten Welt ist das ja nicht so. Da gibt's ja nur für Käse gibt's ja für das Glas gibt's ein Gebäude dafür, Beispiel. Dass sie gepumpt werden und für unfassbar viele. Und dann ist ja die Map nicht begrenzt groß, sondern dann gibt es das Ganze nochmal in Thüringen und das Ganze gibt es nochmal in Brandenburg und dann gibt es noch Norma. Andere und Maps. Dann alles nochmal und nochmal noch andere. Ja, die Schneemap und dann gibt es noch die Lava-Map und dann die Regenwald-Map und überall gibt es diese Käsehäuser, aber halt 100 davon. Das ist ja unglaublich. Das ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich finde, Age of Empires ist ja quasi die echte Welt, nur in sehr stark vereinfacht runtergebrochen. Ja. Und quasi gibt's davon alles viel komplexer und viel größer. Aber ich weiß nicht, wie es geht, aber mir geht's, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich vom Regal mit Senfsorten, lass es 5 Senfsorten sein, die es gibt, ich würde wahnsinnig werden. Ich stehe da bestimmt, ich schwöre dir eine halbe Stunde, das ist nicht gelogen, ich stehe da eine halbe Stunde vor und kann mich nicht entscheiden. Absolut, ich geht kann mir ab, ganz genauso, aber ich genieße das. Ich finde das total geil. Ich hasse das, ich und dann denke ich mir auch, dann kaufe ich mal Senf, den ich eigentlich nicht kaufen wollte. Also dann irgendwie neue Sachen ausprobieren, so konterintuitiv rangehen. Und vor allem, dann schaust du dir mal so einen ländlichen Senf an, irgendwie Hubers Senf, und dann ist da ein Gewinnspiel drauf. Da ist ein Gewinnspiel. Schicken sie uns bis zum so und so vielsten irgendwas ein. Und dann denkst du, da gibt's bei Hubers, gibt's dann auch noch eine Marketingabteilung in dem Senfhaus. Ja, es gibt gibt's Hubers, dann auch noch gibt zwei aber auch Leute. Norma. Richtig, da gibt's dann auch noch zwei Leute, die sich irgendwie so ein Gewinnspiel ausdenken. Und ja, wie viele Leute schicken da was ein? Ich war im Zug unterwegs und da gab's das Raps-Magazin, wo alles über Raps drin stand, einfach die Raps-Bibel, habe ich natürlich verschlungen. Und auch da gab's ein Gewinnspiel für den Rapskönig. Und der Hauptpreis war, man konnte die Rapskönigin besuchen. Und ich mir auch dachte, das ist ja nochmal eine neue Welt. Jetzt hat auch noch alles eine Königin. Jetzt gibt's noch eine Senfkönigin. Aber was macht man da mit der? Also worüber redet man mit der Senfkönigin? Also ich würde nicht wissen. Also was wäre so ein typischer Satz, Einstiegssatz, du begegnest der Senfkönigin zum ersten Mal. Bist ja, wahnsinnig sie, aufgeregt, sie haben weil dann das ist die fucking Senfkönigin. Auf ihrem Hermelin, eure Majestät. Nein, war nur ein Scherz. Und vor allem, ich würde fragen, wie kriegt man Senfflecken am besten raus? Das sind so diese Fragen, die mich am umtreiben dann. Ja, und da gab's dann auch ein Interview mit der Rapskönigin. Also wenn ihr dieses Interview war unglaublich. Das war gepackt voller wirklich tiefen Eindrücke in die Rapswelt und so, ja, was muss eine gute Rapskönigin denn können? Und hier und da, und das war unglaublich. Und auch da ein Gewinnspiel, wo ich mir dachte, es gibt so viele Gewinnspiele, dass es doch bestimmt auch ein paar Gewinnspiele gibt, wo einfach niemand teilnimmt. Niemand. Ja, da sitzt dann in Hubers Senfrührerei, sitzen dann irgendwie zwei Leute und machen ein Gewinnspiel und da kommt einfach nichts zurück und denkt sich der Marketingtyp, ja, jetzt habe ich Marketing studiert. Aber das sind auch meistens die schlechten Preise, wie zum Beispiel den Besuch. Ja, wobei, Senf. Wobei Besuch einer Senfkönigin, ein Treffen ist schon sehr geil. Da werden sehr viele mitgemacht haben. Normalerweise ist immer so. Das ist so gut, ey, ohne Witz. Vor allem, es waren ja zwei Karten, ne? Und die Vorstellung, man geht zu einem Freund hin und sagt, Alter, ich habe beim Gewinnspiel gewonnen. Und er, wow, wie geil, ich habe zwei Karten. Alter, wie geil. Und ich will, dass du mitkommst. Alter, wie geil, dankeschön. Zur fucking Rapskönigin. Was? Nein. Ja, okay, also die Leute, die ich kenne, würden ausrasten vor Freude. Ja, manche würden da ausrasten, der andere nicht. So ist es, nein. Also gibt die und die Menschen. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich, das ist natürlich auch ein Angebot, wo ich nicht ablehnen könnte. Rapskönigin. Wollen wir jetzt mal quasi den Supermarktgang mit unseren Hörern zusammen bestreiten. Also ja. Ungefähr ist ja ungefähr jeder Supermarkt ist ja gleich aufgebaut. Also zumindest die Reihenfolge der Waren, wie sie auftauchen, ist ja meistens gleich. Wollen wir das mal machen? Okay. Okay, also wir kommen in den Supermarkt rein, in den klassischen Supermarkt. Holst du dir einen Wagen oder nicht? Nee, ich habe einen Jutebeutel. Holst du dir so einen Tragekorb? Nee, auch nicht. Die sind mir suspekt. Die sind meistens kaputt. Das ist aber eigentlich nicht erlaubt, seine eigenen Tragegestelle mit reinzubringen. Nee, das ist auch für nachher. Eigentlich nicht erlaubt. Nein, also mein Tragebeutel ist nur für nachher. Machst zum jetzt schon Rausgehen. Fehler. Und im Supermarkt würde ich ganz viele Waren ganz umständlich auf der Hand balancieren. Mhm. Das ist so mein Ding. Ja. Du nimmst ein bisschen aber nur auf der Hand. Also nicht auf dem Arm oder so, nur auf der Hand. Auf der ausgestreckten Hand wie so ein Kellner. Das T-Shirt nehme ich auch manchmal so als quasi, so als Tuch und mache da alles rein. Mhm. Also ich bin da sehr umständlich. Du bist ein bisschen Korbtyp, ne? Ich bin so ein Korbtyp, ja, ich zieh den dann so hinter mir her. Das ist, und dann lasse ich da so Dinge reinfallen. Das ist so meine Strategie. Genau. Manchmal, oder du nimmst, wenn du mit anderen Freunden unterwegs bist, nimmst du dann einen Wagen und dann springst du vorne rein und dann geht's los und dann geht die Runde Fahrt. Man tritt halt so ein paar Sachen vor sich her, so wie so ein Fußball einfach so. Das wird dann immer mehr irgendwie und es wird immer anstrengender, aber man kommt schon ganz gut durch. Und die Milch läuft halt aus, manchmal auf dem Boden. Ja, ja, aber das muss ja auch sein. Aber das ist ja in Ordnung. Aber ich fing das ja schon an. Also Supermärkte Stopp, stopp! Okay, Entschuldigung. Hast du im Supermarkt schon mal was runtergeschmissen und kaputt gemacht? Ja. Wirklich? Ich noch nie. Wie ist das? Für mich durch den Prozess. Was macht man dann? Also ich bin ein sehr erprobter, ungeschickter Typ. Also mir passieren sehr oft Dinge, wo ich nachher nicht stolz drauf bin. Und es ist passiert, ich denke mal, irgendwie so ein Quark-Ding oder so. Quark. Diese Beutel. Ich weiß nicht, wer kauft das eigentlich? So ganz große Quark-Behälter. Wo so Flüssigquark drin ist. Ja, okay, wir reden so von Quark. Quark-ähnlicher Quark. Masse, ja. Und dann stehe ich davor, will daneben irgendwie die Mozzarella besorgen. Mozzarella besorgen. Und dann komme ich halt ungeschickt mit dem linken Ellenbogen, ich habe einen sehr ausladenden linken Ellenbogen, komme ich an die Quark-ähnliche Quarkform und es fällt der Quark runter und platzt. Und dann ist der ganze Boden vor der Tiefkühlabteilung ist halt voll. Vollgequarkt. Alles voll quark-ähnlicher Substanz. Mhm. Und dann gehe ich natürlich weg. Ich gehe schnellen Schrittes weg. Oh, hit and run. Das war kaum unerwartet, aber ich gehe schnellen Schrittes weg. Lasse alle meine Waren fallen in den Quark und gehe rückwärts noch die Fingerabdrücke raus. Ab, ja. Ja, genau. Mit so einem kleinen Pinsel habe ich mal mit. Alles, was ich angefasst habe in den Supermarkt. Die ganzen Dijon-Senf-Sorten, die ich angefasst habe, um zu gucken, was alles die Unterschiede sind, mache ich alles wieder mit dem Pinsel weg und dann verschwinde ich natürlich. Ich verdünne aber du hast da wirklich keinen Mitarbeiter informiert oder so? Auf gar keinen Fall. Ja. Das ist viel zu unangenehm. Aber tatsächlich, es gibt ja so Klassiker, gerade so Glasgeschichten fallen ja wahrscheinlich oft runter, dann so Milchprodukte und sowas. Aber ich fände die Vorstellung so lustig, dass irgendwas kaputt geht, was eigentlich nicht kaputt gehen sollte, wenn es runterfällt. Irgendwie so eine Cornflakes-Packung oder so fällt runter und ist dann komplett zerstört und über die Cornflakes und man holt jemanden und der dann so, was ist dir passiert? So, ist einfach runtergefallen. Oder du gehst in so ein Glas. Gestoßen und runtergefallen. Oder du gehst in so ein Glasfachgeschäft. Wo die auch unkaputtbare Gläser gibt's ja, die nicht kaputt gehen, wenn man sie runterschmeißt. Ja, Steine nennt man das, ja. Nein, es gibt wirklich so Gläser, die sind dafür da, die sind besonders hart oder so. Und wenn man die runterschmeißt, dann sollen die nicht kaputt gehen. Und ich glaube, wenn man die im Supermarkt in diesem Glasfachgeschäft runterschmeißt und die kaputt gehen, muss man die nicht bezahlen. Weil die waren ja dann offensichtlich defekt. Oder? Ist das nicht der erste Schritt, den man dann macht, dass man dann das Glas runterschmeißt, um zu probieren, ob es funktioniert? Das ist der dümmste Plan, den ich je gehört habe. Ich weiß auch nicht, wo der hinführen soll. Wir gehen da hin, machen Gläser kaputt, um sie nicht bezahlen zu müssen. Nein, also wenn du so ein Glas wirklich vorhast zu kaufen, dann würde ich es erstmal runterschmeißen, weil wenn es kaputt geht, ist es offensichtlich ein Fehlprodukt. Es ist ja sehr schnell zu testen, ob es ein gutes Produkt ist. Das ist doch perfekt. Du willst einen kaputt nicht... Vergiss es einfach. Forget it. Genau hier endet Florentins Vorstellungskraft. Bei nicht kaputtbaren Gläsern. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Glas ist für mich per Definition zerbrechlich. Ist ja einfach so. Das ist okay. Mir ist noch nie was runtergefallen und ich bin froh, weil ich sehe das immer bei anderen Leuten und also ständig und finde es tatsächlich sehr unangenehm. Du bringst sie auch dazu. Da kommt dann wieder der Prankster raus, der Leute wie mich, die dann so ganz umständlich erschreckt, Dinge balancieren, immer erschreckt oder dann. Ja so und du deine getrockneten Mangos, so eine Packung getrocknete Mangos fällt runter und explodiert einfach. Bam! Überall sind die getrockneten Mangos und dann. Es kommt so ein ganz saurer Geruch raus, weil diese Dinge niemand kauft und sich zwischendurch so Gase in den Mangos gebildet haben. Ja, und ist ja aufgefallen, dass die meisten Supermärkte sind so gebaut, dass man links rumgehen muss. Man muss ständig links rumgehen. Und das ist so, weil Menschen von Natur aus links rumgehen. Also, wenn du auf weiter Flur bist und du denkst, du gehst einen geraden Weg, ist es ja eh schwer, einen geraden Weg zu gehen. Und dann geht man meistens so einen linksgebogenen Kreis. Menschen sind da wirklich Linksgänger, warum auch immer. Und deswegen sind Supermärkte meistens linksrum gebaut, damit man sich als Mensch gut fühlt. Supermärkte versuchen ja in allen Belangen, dass du als Käufer zufrieden bist, da wo du gerade bist. Und bei dir quasi fruchtet das alles. Wenn du sehr gerne in Supermärkten bist, heißt das, du bist sehr anfällig für sowas. Wie sieht's aus mit peinlichen Einkäufen? Bist du da anfällig? Warum bist du da jetzt nicht drauf eingegangen? Genau. Was soll ich dazu sagen? Leute gehen gerne links rum. Ja, wow, toll, da kann man jetzt einen politischen Gag machen. Machen wir nicht. Von daher, mehr geht da nicht. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Da endet meine Vorstellungskraft. Ja, okay, aber du hättest wenigstens professionell, hättest du mich zum Beispiel nicht im Regen stehen lassen können, hättest einfach mal eine gute Überleitung machen können, um irgendwie nicht peinlich von dem Thema wegzuleiten. Aber okay. Ja, okay. Ja, ist krass, sau interessant. So, ist genau. Ja auch immer total viel Psychologie im Spiel bei so Supermärkten. So die teuren Sachen in der Mitte und wo man eh hinguckt und so. Und das ist ja alles immer total interessant. Wie sieht es denn bei dir aus mit peinlichen Einkäufen? Bist du da anfällig irgendwie? Die klassische Gurke-Kondom-Kombination? Gurke-Kondom und Entschuldigungskarte? Irgendwie ist das für dich ein Problem, dann sowas zusammen einzukaufen? Ich gehe sehr selten einkaufen. Weil ich dann versuche immer alles abzudecken und möglichst selten einkaufen zu gehen, weil es halt auch Zeit kostet. Und dann musste ich neulich, brauchte ich gar nicht viel. Und dann du brauchst eigentlich nur ein Fernglas und ein Willkommen in der Nachbarschaftsgrußkarte. Mehr brauchst du nicht. Aber ja, also Hauptsache Fernglas. Und dann und Sagrotan, sehr viel Sagrotan. Und dann musste nee, und dann brauchte ich in der Tat Küchentücher. Also ich wollte, ist hier ein Missgeschick passiert innerhalb der Wohnung? Und ich brauchte Küchentücher, sehr viele Küchentücher. Und weil ich die nicht hatte, ich hatte keine tuchformige Art des Gegenstandes hier. Und brauchte halt Küchentücher. Keine tuchartige Masse zur Hand, ja. Quark. Ich brauchte einfach sehr viel Küchentücher und Eiswürfel. Dachte ich mir, wenn ich schon mal da bin, kann ich mir auch Eiswürfel besorgen, weil da war es sehr, sehr, sehr warm zu der Zeit. Und das war nur so eine Form, wo ich mir dachte, gut, du hast Küchentücher jetzt, sehr viele Küchentücher gekauft und Eiswürfel. Was genau denken die Leute jetzt von dir, was du machst? Weil ich zum Beispiel, wenn ich Leute sehe, die vor mir in der Kasse sind oder so, dann mache ich mir immer Geschichten, denke ich mir daraus. Was brauchen die? Was braucht der Mann, der gerade den Chantre von der Kasse und die Rasierklinge gekauft hat? Was hat er heute Abend noch vor? Lebt der Mensch morgen noch? Oder will sich vielleicht umbringen mit den Rasierklingen? Das sind diese Geschichten, die mir in den Kopf kommen. Und deswegen, das war schon peinlich. Ja, oder die andere, also ich war mal lange Zeit in eine Kassiererin verliebt. Und dann kann man ja auch so ein bisschen Strategien bauen, weil man ja tatsächlich eine ganze Beziehung darüber aufbaut. Weil man sehr kann, cool man kann, wirken man kann will. Geschichten erzählen, dadurch, was man einkauft. Ne? Man kann vermitteln, dass man Single ist, indem man zum Beispiel gar nichts kauft oder kein Geld hat oder weil man immer so für eine Person Sachen also, kauft. Im Supermarkt geht zum Beispiel niemand raus, ohne was zu kaufen. Und wenn das sind sehr komische Menschen, weil man findet ja immer was. Aber ich hätte an deiner Stelle hätte ich die XXL-Kondome gekauft und ja, einen guten, die klassischen haben sie die Zen. Extra groß. Ja, ja. Mhm. Ja. Was hast du gekauft dann immer, um sie zu beeindrucken? Ich habe immer Zigaretten gekauft, Rum, ja, solche Sachen, Champagner, frisches Bettzeug, ja, Bettbezüge, solche Sachen. Und halt irgendwie so exotische Früchte, irgendwie so eine Drachenfrucht und halt so ein Kochbuch Syphilis. Sofort geschnitten. Syphilis. Genau, sowas in der Richtung. Physalis. Einfach um einen guten Eindruck zu machen. Und tatsächlich kannte ich die aber schon durch einen anderen Bezug, also ich kannte die schon ein bisschen. Und tatsächlich meine ich, oh Gott, meine Idee. Weil das Thema Supermarkt interessiert mich tatsächlich schon seit langem. Und ich wollte mal so einen Podcast machen. Nur über Supermärkte. Nur über Supermärkte, ja. Und wo man dann auch einen Kassierer einlädt, dem man dann alle Fragen stellen kann, wie zum Beispiel, was sind diese peinliche Sachen, die gekauft werden? Oder was hat es mit dem motherfucking Kassenbon auf sich? So, du kaufst irgendwie eine Packung Kaugummi und die fragt dich, Entschuldigung, sie haben den Kassenbon vergessen. Und du dann nur so, was in alles in der Welt sollte ich bitte mit diesem Kassenbon für... Vielen Dank. Neun. Boah. Ja, oh, danke. Ich hätte nicht gewusst, was ich machen soll. Entschuldigung. Ja, aber sowas hätte ich mal gefragt, ob das dann irgendwie so Firmenpolitik ist, dass man unbedingt das nochmal erwähnen muss. Oder wie ist es mit diesen Sammelpunkten? Hat man da auch keinen Bock drauf? Und dann war tatsächlich meine Strategie, wie ich diese junge Dame besser kennenlernen konnte, war... Einfach mal als random erstes Date lade ich sie in einen Podcast ein. So, hast du nicht Bock, in meinen Podcast zu kommen? Was ein unglaublich schlechter Move ist irgendwo, aber es hätte mich zumindest in eine Situation gebracht, wo sie dazu gezwungen ist, eine gewisse Zeit mit mir zu reden. Und dann ist ja kein Problem mehr, ja, wenn ich meine Frau dazu gebracht habe, dass sie da gezwungen ist, mit mir zu reden, hallo, dann ist ja Kinderspiel. Ab dann ist ja Dominostein nach Dominostein. Dann holst du irgendwann dein Schwert raus und dann ist vorbei. Dann muss ich ihr nur mein Schwert an der Wand zeigen und sagen so, ab dann, hier, ich habe schon frisches Bettzeug. Und so, und da läuft es dann schon. Und es war tatsächlich die Situation, und ich bin natürlich die klassische Situation, man geht dann immer einkaufen und lässt sich von ihr bedienen und natürlich traut man sich nicht und natürlich man fragt sich auch, was soll das für eine Situation sein, ne? Weil es stehen ja auch Leute hinter einem, ne? Es ist ja so, alle gucken ja an die Person davor, was kauft sie, wie lange dauert das, oh, er hat das Kleingeld nicht passend, oh, er fragt sie nach dem ersten Date, eigentlich relativ romantisch, aber er ist auch ein ziemlich fucking erbärmlicher Typ, oh, sie überlegt noch, oh, sie tut so, als müsste sie auf die Uhr schauen, oh, sie macht eine Durchsage, dass die Kasse oh, jetzt hat er keine Antwort bekommen, oh, jetzt geht er raus, jetzt fängt er an zu weinen, oh, er macht die Packung Donuts auf, ah, er macht tatsächlich doch schon die Packung Donuts auf, ist es sein Auto, er setzt sich in sein Auto, oh, noch eine Packung Donuts, oh, er macht jetzt schon die Chips auf, er isst sie in seinem Auto, oh, er weint, oh, alles voller Tränen, ungefähr kann das dann ablaufen. Normaler Tag. Und es macht natürlich auch für einen die Sache nicht leichter, ne, jemand auf ein erstes Date einzuladen, wenn halt fünf erboste Leute hinter einem stehen, die nur darauf warten, dass es schlecht, dass es schnell geht. Ja. Und deswegen habe ich es nie gemacht, aber es gab einmal die Situation, ein einziges Mal die Situation, wo tatsächlich gerade der Laden irgendwie zugemacht hat und es hat sich so ein bisschen gelegt und ich war tatsächlich die letzte Person an der Kasse. Vor mir zwei Leute und danach so hat sich niemand mehr angestellt. Aber genau, weil du den ganzen Tag darin gewartet hast, bis es irgendwann ein bisschen leerer ist ja. Und den ganzen Tag in den Supermarkt verbracht hast, in der Senfabteilung. Oh Gott. Und ich dachte mir, jetzt ist meine Chance. So eine Chance kriegst du nie wieder. Jetzt tu es. Und wir kamen so ins Gespräch, so, ja, hi, hey, was geht? Ah, hier. Ja, ich muss arbeiten. Ja. Vor allem, wie schafft man den Sprung von da? Und ich meine, das war irgendwie 2007 oder so. Ja, das war jetzt nicht 2015, wo das Podcast UFO die Charts gestürmt hat und jedes Kind wusste, was ein Podcast ist. Damals war das einfach kein Begriff. Und man kann nicht jemanden einfach fragen, willst du in meinen Podcast? Was ist ein Podcast? Ja, vor allem, weil du da 12 warst und bestimmt in deinem Kinderzimmer irgendwie im Keller irgendwie so eine Ecke eingerichtet hast, wo so zwei schlechte Mikros, die du irgendwie aus einem Kinderset oder so aus der Mickey Maus hast, irgendwie versuchst du da irgendwas aufzunehmen. Das ist doch saugruselig, dann auch irgendwie einzuladen dahin, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Oh Gott, auf jeden Fall. Habe ich es tatsächlich über mich gebracht, sie zu fragen, so, ja, von wegen, hey, ich habe da so ein Projekt für die Schule und so, halt ein bisschen komplett dumm rum und so, und von wegen, hättest du da nicht Lust, irgendwie so. Und ja. Sie hat erstmal reflexartig die Kasse abgeschlossen. Ja, genau. Sie hat den Notfallknopf halt, falls jemand den Supermarkt genau. Überfällt, einfach sofort. So unter der Kasse unauffällig so, Genau, so Gitter kommen so zwischen uns runtergeschossen. Und hat kurz das Mikro genommen, Security, bitte 9. Kasse 9, bitte, Security. Herr Geisler, bitte einmal an Kasse 9. Genau, so ist in der Art. Und sie hat dann so halb zugesagt, so, ja, ich weiß nicht, ob ich da die richtige Person dafür bin und so. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand die richtige Person dafür ist. Und dann habe ich knallhart souverän gesagt, ja, überleg's dir, ich kann dir ja schon mal die Fragen per E-Mail schicken. Und dann kannst du es entscheiden. Dann hat sie mir ihre E-Mail-Adresse gegeben. Und das war dann, und ich habe ihr nie irgendwas geschickt, nie irgendwie geschrieben, weil ich ab dann einfach komplett am Boden zerstört war. Nee, sie war erreichbar. Sie war erreichbar. Die Unerreichbarkeits-Kassiererin-Flair hat sie verloren. Ja, genau. Ja, vor allem, sie hat im Grunde Nein gesagt. Und ich habe gesagt, so, falls du dich doch noch entscheidest, gib mir deine E-Mail-Adresse. Weil es wahrscheinlich auch nicht so vom Creepiness-Level her auch nicht so die beste. Und ich glaube, diese E-Mail-Adresse existiert nicht. Da waren ganz viele seltsame Zeichen drin. Wegwerf@web.de war vielleicht nicht die richtige E-Mail-Adresse. Nachhinein. Ja, genau, irgendwelche Ziffern. Und ja, so ist das Ganze dann geendet. Und tatsächlich ist es mittlerweile so, dass dieser Edeka auch so eine Einstellkultur hat, dass da irgendwie nur Leute aus meinem Freundeskreis eingestellt werden, aus meinem ehemaligen Freundeskreis. Das ist anscheinend da Einstellungsbedingungen, wenn man nur eingestellt wird, wenn man mich kennt. Das heißt, ich kann da auch nicht mehr einkaufen gehen tatsächlich. Es geht nicht, weil es zu peinlich ist, irgendwelche Leute aus der alten Schulzeit irgendwie an der Kasse zu treffen. Und dann so, du arbeitest an der Kasse bei Edeka, ja. Alles okay, alles klar. Gut, ciao, mach's gut. Und so, das ist echt unangenehm. Deswegen kann ich da nicht mehr hingehen. Das war die Geschichte von mir und der Kassiererin. Traurig. Traurig, aber auf irgendeine Art auch berührend. Berührend schön. Ja. Aber da habe ich tatsächlich, weil ich kannte die von meinem Zivildienst, die hat da Praktikum gemacht, wo ich Zivildienst gemacht habe. Und da waren wir tatsächlich zusammen essen, also wir beide und 80 Kinder, was natürlich auch so diese erste Date-Situation ein bisschen anders macht. Und da habe ich einen richtig guten Gag gemacht. Damals war ich noch nicht so cool wie heute, aber ich einen richtig guten Gag gemacht, auch im Nachhinein, wo ich mir dachte, hey, ich bin gar nicht so unsouverän. Kannst du das merken? Echt? Den Gag konnte ich mir merken. Ich weiß nichts mehr von diesem Tag, aber den Gag konnte ich mir merken. Und zwar hatte da irgend so ein Kind so ein Bilderbuch dabei, so ein Märchenbuch, wo dann irgendwie Prinz und Prinzessin, irgendeine Liebesgeschichte, Prinzessin liegt irgendwie im, weiß nicht, wie das heißt, aber Prinzessin schläft irgendwie ewig lang, irgendwie chillt ihr Leben und der Prinz rettet sie dann irgendwie zum Kobold oder so. Und da habe ich das erste Mal Observational Comedy vom Feinsten angewendet und habe gesagt, ja Moment mal, in diesen Märchen geht's ja immer um Prinz und Prinzessin, aber sind Prinz und Prinzessin dann nicht eigentlich Geschwister? Und das fand sie ganz okay. Also, und daran kann ich mich noch erinnern. Also nur, also jetzt. Hui. Boah. Der war ganz schön deep. Aber da dachte ich mir, ganz schön deep. Tatsächlich. Auch wieder auf die Sexualitätsecke hieven. Sofort das Gespräch in die Ecke lenken. Und dann leider hat der Satz danach, willst du meine Prinzessin sein, so ein bisschen komische Richtung gelenkt. Oder kann ich dein Märchenfrosch sein? Nee. Ach Gott. Nein, eigentlich nicht. Du, ganz kurz, ich würde gerne eine neue Rubrik einführen. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so einen 20-minütigen Exkurs in die dunklen... Nee, ist voll okay. Freue ich mich drauf. Falls du gerade zuhörst, du weißt, wer gemeint ist. Call me. Ich glaube nicht. Ich bezweifle es. Viel zu cool. Ich glaube, sie weiß auch noch nicht, was ein Podcast ist. Ich wollte ganz kurz eine neue Rubrik einführen. Einfach mal aus Scheiß. Ist mir aufgefallen was. Ich habe ein paar Folgen gehört mal, so von uns. Ja. Und da ist mir was aufgefallen. Deswegen würde ich gerne die Rubrik einführen. Das Podcast-UFO, der Fake-Check. Wo wir im Nachhinein, das hast du auch schon mal gemacht. Du hast auch schon mal irgendwie gesagt, ich habe mal Partizipialverben gesagt. Einfach, weil es so ein schönes Wort ist. Partizipialverben. Da hattest du im Nachhinein dann auch gesagt, übrigens vor Folge drei Folgen oder so zuvor, hast du was gesagt, was gar nicht existiert. Und einfach hast du mich so in so eine komische Ecke gestellt. Und das würde ich gerne mit dir auch mal machen. Du hast nämlich vor ein paar Folgen behauptet, dass Entenquaken kein Echo hat. Ich habe es natürlich nachgeguckt. Und ich wusste, dass dieser Moment irgendwann kommen wird. Okay, ja, komm, hit me, auf geht's. Aber du hast auch damals zu deiner Verteidigung, du hast auch damals gesagt, du weißt es nicht unbedingt. Ja, das sage ich bei allen Fakten. Kann man das einfach danach sagen? Natürlich hat Entenquaken, hat natürlich ein Echo. Ja, ja, ich habe auch die Mythbusters-Folge gesehen, ja, ja. Aber allerdings es war nicht Mythbusters. Allerdings hat es einen komischen Laut, ist es das, dass man nicht genau weiß, wo der Laut endet und das Echo anfängt. Also hat mir irgendwer, ich weiß nicht, Florentin Will oder so, irgendwann mal behauptet, dass es kein Echo gibt, aber tatsächlich gibt es ein Echo. Und das wollte ich mal kurz sagen. Und das war die Rubrik. Und das war Fact-Check. Weißt du, wenn du solche Rubriken vorschlägst, wenn wir die Sendung planen, und du einfach schreibst Fake-Check. Weißt du, das sind so Kategorien, da kann man sich nichts drunter vorstellen. So, hey, wollen wir nächste Folge einen Fake-Check machen? Was soll das denn sein? Ich dachte, wir machen jetzt so Galileo Mystery-mäßig, schauen wir uns irgend so ein virales Video an und beschließen, ob es jetzt ein Fake ist oder nicht. Nein. Dass irgendwie dumme Klugscheißerei dahinter steht, wusste ich nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich definitiv diese Rubrik mehr Zeit und Energie. Aber auch gut, dass du in meinen Nachrichten immer so Dinge hineininterpretierst, anstatt einfach nachzufragen, wie ich das meine. Das war aus rein Notizgründen habe ich das dir geschrieben, weil ich mir nicht extra eine Notiz anlegen wollte, um dann nachzugucken, oh, was hat er so für Ideen für die neue Folge? So, ich habe es einfach geschrieben, weil ich dachte, dann hast du es auch irgendwie drin. Ich kann den Verlauf nochmal gucken und dann weiß ich, was ich vorgeschlagen habe. Und das war halt die Idee dahinter. Und du kannst einfach mal fragen, was es heißt, Stefan. Was meinst du denn damit? Bestimmt eine gute Idee? Nee. Es kommt einfach nicht zurück. Und in deinem Kämmerchen denkst du dir, was ein Volltrottel. Was schlägt der für eine scheiß Idee vor? Tja. Das ist das. Ich habe keine Lust mehr. Mein Auge tut ein bisschen weh. Ich habe die Befürchtung, ich habe gestern mir grüner Tee gemacht. Nicht grüner Tee Zitrone wie sonst, sondern die herb-frische Variante. Nicht die frisch und spritzige Variante, sondern die herb-frische Variante. Ja. Und okay. Dann habe ich in die Tasse diesen Beutel gemacht zuerst und habe danach das Wasser reinmachen wollen. Dann ist aber so ein bisschen, hat sich aus dem Teebeutel was gelöst und dann hat sich so quasi Teebeutelinhalt in der Tasse breit gemacht. Den wollte ich vorher rausmachen, bevor ich das Wasser reinmache. Puste rein und das ganze Zeug aus dem Teebeutel geht in mein Auge. Das heißt, in meinem Auge hat sich grüner Tee herb-frisch gebildet und seitdem tut es wahnsinnig weh. Und das wollte ich nur mal kurz sagen. Ist aber gut für die Verdauung. Sich im Auge grüner Tee bildet? Über die Augen, ja. Okay. Kann man das am besten einfügen. Gut, dankeschön. Ich mache tatsächlich immer, wollen wir mal Einkaufszettel vergleichen, wer die cooleren Einkaufszettel hat? Ja, können wir machen, aber ich habe halt keinen. Ach so, ich schreibe mir die immer in meinem iPhone auf, deswegen habe ich die. Ich lösche die sofort wieder. Mein letzter Einkaufszettel, Pürierstab, Suppenkelle, Gewürze und Messerschärfer. Alter, da hat aber jemand was vor. Oh, da hat aber jemand was vor, du. Was hast du denn gemacht? Das ist ja ja, da komm, ja, ja. Ich sag mal so, ich will jetzt nicht die Ladies schon zu stark beeindrucken. Irgendwie, ihr habt es schon genug abbekommen. Für euch wurde genug getan in dieser Folge. Aber ich bin ins Koch-Business eingestiegen. Ja, ja, tatsächlich. Ich werde zum Koch. Ja, ich bin tatsächlich mittlerweile auch in der Lage, euch kulinarisch zu verwöhnen. Von daher, beware. Der vorletzte. Ich finde es nicht gut, dass das Podcast so für mittlerweile so eine Dating-Plattform mit uns. Ein bisschen. Und dass auch konstant meine Handynummer unten eingeblendet wird. Irgendwie, das irritiert doch einfach. Mein vorletzter Einkaufszettel: Weichspüler, Seife, Milch, Cornflakes, Jogo und Eier. Ich weiß nicht genau, warum ich Jogo geschrieben habe statt Joghurt. Aber einfach mal, um es ein bisschen irgendwie ein bisschen peppig, frisch, ein bisschen jugendlich zu machen, einfach mal Jogo statt Joghurt. Einfach auch irgendwie ein bisschen Party zu machen im Supermarkt. Ich bin ja irgendwie ein verrückter Typ. Dass man da einfach mal ein bisschen drauf eingeht. Aber geht's dir auch so, als wenn du an Kassen stehst, erstens immer an der falschen stehst, weil natürlich, du dich... Ach, jetzt komm doch auf damit, ey. Die lebste Observation aller Zeiten, ey. Ich wollte vielleicht gerade in eine gute Richtung einblicken. Ja, okay. Und dann, aber okay. Nein, es kommt, weißt ja, du? Ja, nein. Ja, ja, ja. Okay. Nee, das aber war die komm, coole Kassengeschichte. Jetzt hier, nee, die coole Kassengeschichte nein, von heute nein, Morgen. Nein, kriegst du jetzt nein, nicht nein, zu hören. Aber diese Murphy's Law-Beobachtungen müssen wir jetzt echt nicht drauf eingehen. Das ist wirklich die Observation der Observation-Comedy, wenn man darauf wirklich drauf eingeht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn man Brot runterwirft, dass es dann immer auf der Marmeladenseite landet? Das ist ja echt total crazy. Und das ist bei Katzen, egal wie man die runterschmeißt, werden die immer auf den Füßen. Boah, wie crazy wäre es, wenn man ein Marmeladenbrot auf eine Katze tut, dann weiß man nicht, wo die drauf landet. Weißt du, sowas haben die Leute vor 30 Jahren geschrieben, solche Gags. Da bist du, Stefan Tatzler, da bist du wirklich weit von entfernt. Sowas, da musst du dich nicht, du musst dich nicht auf dieses Niveau begeben. Das ist doch echt wirklich der schlimmste Moment. Kennst du den Moment, wenn du Gags machst, die eigentlich schlechter sind als dein normales Niveau, einfach nur um Gags zu machen? Zum Beispiel, wenn du jemanden beeindrucken willst. Zum Beispiel, wenn du an der Kasse stehst und irgendwie gerade irgendwie ein schlechter Gag kommt irgendwie und du siehst gerade, okay, ich muss mit irgendwas arbeiten. Ja, du stehst auf der Bühne, das Publikum gähnt vor dir. Du musst mit irgendwas arbeiten. Du guckst dich um und siehst dann diese Kundendifferenzierungsmodule und machst dann den uralten Gag so, was muss man eigentlich machen, wenn man die kaufen will? Weil wenn man sie auf Laufbahn stellt, dann... Ja, Entschuldigung, du hast da ein fucking Internetvideo drüber gemacht. Du hast darüber ein Video gemacht. Was? Im nein, Internet. Nicht über dich. Klar, nein, dein nicht, fucking Alter, YouTube-Channel, da hast du ein Video drüber gemacht. Fünf Minuten geht's das nur ist darum, nicht der Gag. Dass du jetzt... Nein, aber nicht der Gag. Nur weil es ein Gag ist über ein Kundendifferenzierungsmodul, ist es nicht wie man das kauft. Alter, wie man das nein, kauft. Nein, hat irgendwann nein. gemacht. Du hast es auf die Spitze getrieben. Was? Klar. Aber als... Nein, das war nicht der Gag. Nein, fuck it. Nope, no way. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. So nicht, so nicht. Ich gestehe ein, dass ich manchmal echt schlechte Witze mache, wenn ich irgendwie vor einer Frau stehe, die ich beeindrucken will. Gestehe ich ein und ich fühle mich schlecht und ich tue Buße. Ja. Und ich geißel mich mit der Mario Barth DVD von seiner ersten Live-Tour. Okay, aber nicht in Sachen, die ich so raushau, irgendwie als Video oder als Tweet oder sowas. Da mache ich nicht solche schlechten Gags, okay? Ich bin kein schlechter Mensch. Ja, sehr gut. Das war die Wutrede. Mann, ey. Das ist tatsächlich. Schön, dass wir uns hier öffentlich streiten. Das ist tatsächlich, wenn ihr mal einen schlechten Gag von mir hört, dann ist es ein Zeichen, dass ich euch wirklich gerne hab, weil ich dann mir nicht zu schade bin, auch die schlechten Gags rauszuhauen, okay, um euch um jeden Preis zu beeindrucken. Das heißt, hört euch jetzt nochmal also, die Podcast-Infos an. Florentin und wenn will, da ein schlechter Gag dabei ist, dann nur um euch zu beeindrucken, weil ich euch wirklich gerne hab, okay? Und das sollte euch verdammt nochmal viel wert sein. Und vielleicht auch mehr wert sein als ein guter Gag, ja? Was von Herzen kommt. Schlechte cool. Gags kommen Florentin von Herzen. Florentin Will hat gerade am 15. Gags Juli behauptet, dass jeder Gag, den er auf Twitter gemacht hat, jemals brilliant ist. Nein, das hat er gerade zwischen gesagt. Den Zeilen gesagt. Nein, anscheinend, nein. Dann ist hier jeder Follower nein, unfassbar hab, wichtig. Das ist ja so, nein, dann ist hier jeder das, Follower. Ist ja, du hast gerade gesagt, du machst schlechte Gags nein, nur nein, bei Leuten, die dir sehr wichtig sind. Das ist so, nein, das habe ich so nicht gesagt. Ja, ich ja. sag nur, dass ich hinter solchen Gags eher stehe, als wenn ich den Gag gemacht hätte, dass es unmöglich ist, Kundendifferenzierungsmodule zu kaufen. Wie übrigens, was ich tatsächlich sau lustig fand, diese eine Stadt, die irgendwie so eine neue Müller... irgendwie so ein neues Unternehmen sollte die Müllabfuhr machen. Und die erste Amtshandlung der neuen Müllabfuhr war, sie haben die ganzen Mülleimer weggeschmissen. Also auch die Mülleimer einfach weggeschmissen. Und in der ganzen Stadt wurden alle Mülleimer weggeschmissen. Und dann hat irgendjemand so, ey, Leute, hier gibt's keine Mülleimer mehr. Ja, die haben wir alle weggeschmissen. So, was? Das kann ich mir so gut vorstellen. Dein erster Arbeitstag. So, Leute, wir machen alles richtig, okay? Kein Müll mehr in dieser Stadt. Wir machen alles richtig, okay? Wir müssen guten Eindruck machen. Wir schmeißen alles weg. Und dann schmeißen die Mülleimer und die ganzen Tonnen von den Privatleuten. Schmeißen die ganze Mülltonne weg. Gott. Gehört einem das nicht eigentlich? Also ist es nicht sogar, ist es nicht Besitz, den man hat? Aber stell dir das vor, irgendwie so am Bahnhof stehen die mit so einem Schraubenzieher und schrauben die Mülleimer ab. Aber völlig naiv und so, das ist ein Mülleimer, das muss weg und schreiben das ab. Großartig, ich fand das so lustig. Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht darum, dass wenn ich solche Gags mache, dann ist es eher was Emotionales, weil man will ja auch, dass man über einen gelacht wird und man will ja auch gute Gags machen, als jetzt auf Twitter, wo es mir wirklich nur knallhart um die Faves geht, wo es einfach nur um die vernunftbegabten Zurufe des Publikums gibt und nicht um irgendwelche emotionalen Sachen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Arten von Comedy und das Thema hatten wir in der letzten Folge schon, also tu es nicht so, dass es auch ein soziales Lachen gibt, wo man auch mal Gags macht, die nicht so gut sind. Sehr gut. Schön auch noch den Bogen geschlagen zur letzten Folge. Dankeschön, du bist halt ein bisschen aggressiv. War der Fake-Check. Ja, nee, aber da werde ich. Das ist ein emotionales Thema. Ich finde, du sollst mal vielleicht Yoga machen oder so. Irgendwie so eine innere Balance finden. Du nicht eine Religion oder so, wäre mal gut für dich. Statt irgendwie jetzt anfangen zu kochen oder so. Vielleicht ist aber auch Kochen das Richtige. Oder bist ja, bist du seitdem im Arschloch? Ja, und ich mache jetzt auch einen Kochkurs. Mit meinem Mitbewohner mache ich einen Kochkurs, weil ich will kochen lernen. Ich versuche aber dabei, entweder nicht zu einem Arschloch zu werden oder zu dem größtmöglichen Arschloch zu werden. Weil das, finde ich, sind die beiden akzeptablen Modi. Was ich nicht leiden kann, sind Leute, die so ein mittleres Arschloch sind. Wenn du ein Arschloch bist, dann werd ein richtiges Arschloch. Dann wirklich so ein, ja, Kochen ist für mich viel mehr als Nahrungszubereitung. Das ist, für mich der Weg ist das Ziel, ja. Und für mich ist es auch wichtig, zum Beispiel, welche Musik höre ich beim Kochen? Das ist für mich ein multisinnliches Erlebnis. Das ist für mich einfach viel mehr, auch die Zutaten zu spüren. Jede Zutat hat ihre eigene Stimme und ist ihre ganz eigene Persönlichkeit. So ein Arschloch will ich werden. So einer will ich werden. Oder jemand, der es richtig cool macht und ein richtig cooler Typ ist. So ein Jamie Oliver-Typ, der sich noch einen geilen Spruch raushaut, während er Dinge macht, die unfassbar schwierig sind, die er einfach so nebenbei macht, er haut mega die geilen Gags raus, flirtet nebenbei mit seiner Assistentin und macht nebenbei das beste Essen der Welt, ohne da auch noch mit einer Wimper zu zucken und man selber kriegt das nie im Leben so hin. Das ist so ein Typ, kannst du auch werden, aber das glaube ich nicht. Da brauchst du mehr Übung, glaube ich. Aber glaubst du nicht, dass wir, die wir schon alles gesehen haben, aus einer Comedy-Perspektive, dass uns einfach gewisse Lebenserfahrungen verwehrt bleiben? Weil wir gewisse Dinge nicht ernst nehmen können. Zum Beispiel der Klassiker, irgendwie ein Typ mit einer Akustikgitarre auf einer Party. Ich habe schon so viele Gags darüber gemacht oder halt so viele Gags geschrieben und mit dieser Idee schon so oft auf eine Comedy-Art rumgefreestylt, dass ich das, glaube ich, gar nicht mehr ernst nehmen könnte. Sind wir da nicht einfach zu zynisch und können einfach die schönen Dinge im Leben nicht mehr wahrnehmen? Weil man wird ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ob man Comedy-affin wird, weil man einfach nicht gut drauf ist und einfach, weil man keinen Erfolg im Leben hat und weil man einfach die Dinge nicht anders ertragen könnte, als wenn man sie nicht durch eine Comedy-Lupe sehen würde. Aber ist es nicht auch andersrum so, dass diese Comedy-Lupe einen unfähig dazu macht, gewisse Dinge zu genießen? Ja, das kann sein. Ich glaube das wirklich, dass man irgendwann abstumpft und manche Dinge einfach nicht mehr als schön wahrnehmen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich könnte auch so romantische, wenn irgendwie mit einer Frau am Sonnenuntergang sitzen oder so, könnte ich auch nicht ernst nehmen, glaube ich. Ja, ich könnte es einfach nicht ernst nehmen. Wir würden da sitzen mit einem Picknickkorb und ausgebreitet so eine karierte Decke und dann der Camembert und der Brie-Käse aus dem Norma liegen dann da ausgebreitet. Ich könnte das nicht ernst nehmen. Ich würde dann kontinuierlich lachen, weil es so eine kitschige Situation ist. Und ich würde dann auch schnell, ich würde das nicht genießen können, weil ich immer auf den nächsten Gag suche. Und wenn alles perfekt ist, weil alles so super romantisch ist, dann würde ich wahnsinnig werden, weil kein Gag in der Nähe ist. So. Ja, und auch weil es irgendwie ein zu... Also ich meine, perfekt. Ich hasse perfekte Dinge. So, vielleicht ist ja, das. Und es ist halt auch so konstruiert in gewisser Weise. Das ist immer so ein bisschen das Problem für mich. Weil da wird es immer absurd. Die Situation ist zu absurd eigentlich. Also zum Beispiel frage ich mich jetzt zum Beispiel auch, was es denn ist, was einen Comedian von einem normalen Menschen unterscheidet. Wie schafft man es denn, diese Gabe zu haben? Gut, dass wir wieder darüber reden. Alltägliche Dinge auf eine lustige Art zu sehen. Und das ist natürlich ein bisschen dieses Unvermögen, Dinge für das zu nehmen, was sie sind, sondern einfach immer auch die Backstory dahinter zu erfragen. Die Absurdität, zum Beispiel, wenn ich den Typen auf einer Party sehen würde, der eine Akustikgitarre mitbringt. An sich ist es ja eine total naive Überlegung, so von wegen, hey, ich habe ein unterhaltsames Talent, mit dem ich anderen Menschen Freude machen kann, also nehme ich das in einen Ort, in dem gesellschaftliche Freude erwartet wird, Party nehme ich mit und alle freuen sich ja über und im Endeffekt ist es ja auch nichts Schlechtes. Aber wir fucking zynischen, neidischen Dödel, die einfach nie die Frau abkriegen, sondern coole Typ, der Gitarre spielt. Nee, das ist auch nicht der. Das ist nie der Typ. Ja, das stimmt. Okay, andere Diskussionen hatten wir auch schon mal, dass der Typ, der Gitarre spielt, nie die Frau abkriegt. Das war dann der Punkt, als ich Gitarre gespielt habe. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, weil du irgendwie so die ganz komische, so klassische Sachen lernst auch. Ich hatte aber auch schon mal eine Wonderwall-Phase und dann ist es halt klassisch am Lagerfeuer so, du spielst halt Gitarre Wonderwall. Eine Wonderwall-Phase. Kurz nochmal für die nicht musikaffinen, das Lied hat 4 Akkorde. Also wie man eine Wonderwall-Phase haben kann, finde ich sehr beeindruckend. Ja, aber eine die Reihenfolge. Eine Phase, in der man einfach nur 4 Akkorde lang spielt, aber die irgendwann sehr gut drauf hat. Eine Phase, die sich über mehrere Monate zieht, einfach. Großartig. Also ich glaube, was den Comedian vom Nicht-Comedian unterscheidet, ist auch eine gewisse Neugier. Ja, ich weiß. Komplexität. Aber ganz kurz für das Thema gerne an dieser Stelle abwürgen. Nein, das ist mich doch am Beispiel. Naja, okay. Ich hätte es am Beispiel festgemacht. Wenn ein normaler Mensch jemanden sieht mit einer Akustikgitarre, der auf einer Party auftaucht, dann sagt er, hey, cool, er ist dabei. Ich würde mir Gedanken machen, wie genau hat das stattgefunden? Wann hat er den Entschluss getroffen, die Akustikgitarre mitzunehmen? War er davor schon irgendwo? Wusste er, dass er auf die Party geht? War er davor schon mit Freunden essen? War er vielleicht im Kino? Hatte da die Akustikgitarre dabei? Wie macht er das denn auf der Party? Ich reg mich vor allem mal schon auf, wenn ich Leute mit dieser gitarrenförmigen Tasche sehe. Weil ich mir immer denke, wo wollt ihr jetzt damit hin? Um Leuten die nächsten Stunde auf den Sack zu gehen, wo wollt ihr damit hin? Und meistens. Aber auch zum Beispiel, wie ist er auf die Party gekommen? Ist er alleine gekommen oder wurde er von einem Freund abgeholt? Und dann fährt der Freund vor seiner Wohnung vor und der Typ kommt raus mit einer Gitarre in der Hand und man sagt, wieso, willst du die jetzt mitnehmen? Und so, ja, warum? Ja, ich wollte die mit auf die Party nehmen. So, da gibt's ja schon Probleme. Und dann kommst du auf der Party an und dann der Gastgeber begrüßt dich und dann, wo kann ich meine Gitarre hinstellen? Ach so, du hast eine Gitarre dabei. Ach so, warum noch gleich? Warum? Und dann auf der Party läuft ja zum Beispiel auch Musik. Das heißt, wenn der Typ dann, also fängt er dann gleich an, Gitarre zu spielen? Nein, ich sag dir, oder nimmt er erstmal an der Party teil und sagt irgendwann. Diese mittelfingerförmige Form der Tasche. Sagt er schon aus? Das ist die perfekte Form, Das ist, wieso, du trägst wie so einen, die tragen wie so einen Mittelfinger auf dem Rücken. Als Rucksack. Mittelfingerförmigen Rucksack tragen die. Und er sagt doch nichts anderes aus als, Achtung Folgendes. Deine Party wird an irgendeinem Punkt scheiße werden. Die Musik wird mir nicht gefallen. Ich werde daraufhin die Musik ausmachen. Die Gitarre umschnallen und Lieder singen, die ich für besser halte. Also der beleidigt dich ja schon damit. Aber was ist diese Situation? Die Situation, wo er dann tatsächlich die Gitarre holt. Also ich meine, in Filmen, also ich kenne es ja nur aus Filmen, ich war noch nie auf einer echten Party, da ist es dann oft so, dass dann irgendwie die süße Ashley sagt dann, hey, du hast doch deine Gitarre dabei, spiel mal Gitarre. So, hey, spiel uns doch was vor, so irgendwie, wenn die Party so abklingt oder sowas. Aber in Filmen ist es ja immer schon so, dass sie halt mitten in die Situation reinspringen. Also man sieht auch Leute beim Essen, man sieht aber nie Leute, wie sie sich hinsetzen und die, genau, wo sie nicht hinwissen. Das ist genau deswegen, der Unterschied. Deswegen ist dann Pierce Brosnan, ich weiß nicht, warum der mir jetzt einfällt. Der war so ein wahnsinnig cooler Typ. Pierce Brosnan ist so ein geiler Typ, weil er einfach, du siehst ihn nicht, wie er umständlich mit seiner Jacke im Restaurant rumhantiert, weil er halt schon da sitzt und diese ganzen peinlichen Dinge, wie man sich hinsetzt und die Frau den Stuhl zurückzieht, unbeholfen, diese ganzen Dinge sieht man ja meistens gar nicht mehr. Man sieht einfach nur, wie er da sitzt und cool da sitzt und schon die Situation halt für sich so hergerichtet hat. Und diese Szenen springt man ja erst. Den Anfang und das Ende bekommt man ja meistens gar nicht mit. Genau, da sitzt ein Drehbuchautor, der hat sich Gedanken gemacht, welches einzelne Wort könnte man noch rausstreichen? Was kommt raus? Was ist alles nicht cool? Wie muss die Szene so straff und so knackig wie möglich sein. Und es gibt eben nicht die Szene, kann mal jemand die Musik ausmachen? Paul will Gitarre spielen. Ja, das will ich aber jetzt gerade nicht. Das ist mein Lieblingslied hier. Ja, nee, mach mal aus. Oder wer sagt denn, macht die Musik diese aus? Diese Musikthematik ist sowieso sehr interessant auf Partys. Das ist wirklich ein Problem. Musik auf Partys. Und ich schneide alles raus. Ja. Musik auf Partys ist, finde ich, auch sehr interessant. Könnte auch ein eigenes Thema sein für eine Folge eigentlich mal. Weil, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich, wenn man auf keinen Partysystem im Keller feiert oder so, ist es nämlich so, dass sehr viele Leute theoretisch die Macht hätten, an den PC, wo die Musik von kommt, hinzugehen und das Lied zu wechseln. Was dann zwangsläufig dazu führt, dass kein Lied zu Ende gespielt wird, weil andauernd Leute da vorstehen, die irgendwie ihr Lied zuerst hören wollen oder so. Und zwischendurch kommt immer noch die Spotify-Werbung. Mein persönlicher Favorit. Genau. Ey, ist jemand, hat jemand Spotify Premium? Irgendjemand? Paul? Nein. Ach so, nee, du, deine Musik, okay, dann nimm die Gitarre. Der sitzt, ja, genau. Und vor allem dann auch noch die Frage, wie lange spielt derjenige? Wann hört er auf? Ja. Sagt irgendjemand mal, okay, jetzt ist genug? Oder sagt er irgendwann, okay, ich tue, das sind alles so diese Momente, die in Filmen nicht vorkommen, weil da würde dann irgendwann der Bösewicht durch die Tür kommen und würde versuchen, Ashley abzuholen und der Held mit der Gitarre würde sagen, hey, nein, Ashley bleibt hier, sie hat hier gerade Spaß und dann Drama, Drama, Drama. Und so geht's weiter, weil ich solche Situationen nie einfach ausklingen lassen. Aber das, diese ganzen technischen Details, die interessieren mich, die würden mich interessieren und deswegen kann ich diese Situation in dem Moment nicht genießen, weil ich mir immer Gedanken darüber machen würde, wie löst er das jetzt, wie kommt er aus der Situation raus, wie, welche Lieder wählt er aus, spielt er das richtig und das ist alles so, das glaube ich ist so der Unterschied, der normale Mensch genießt das einfach und sagt, oh cool, wir spielen Wonderwall, oh können wir Halleluja danach machen und wir beiden zynischen Deppen stehen in der Ecke des Raumes und machen irgendwie ein Stand-Up-Comedy-Programm nebenbei, versuchen wir zu bauen, und wir über all die unangenehmen Situationen. Wir wünschen uns Songs, die sie nicht spielen können. Ja. Irgendwie zwangsläufig. Ja, spiel mal das bitte auch, I Got a Feeling. Ja, gut, das kann man auch spielen. Mach mal bitte irgendwas Techno. Was kann man. Nee. Mach mal irgendwas Techno. Dieses diese Musik, weißt du? Ja, uff, genau. Uff. Das, ja. Und stell das dann ins Internet rein. Vielleicht in dieses Internet. Aber weißt du, was in meiner Vorstellung auch oft ein Problem ist? Von Leuten, die das echte Leben eigentlich nur durch Serien und Filme kennen, so wie ich, sind Montagen. Und zwar in Filmen und Serien gibt es oft Montagen. Da werden gewisse Zeitabstände als nur gewisse bruchstückhafte repräsentative Symbole angedeutet. Ich weiß, was du meinst. Beispiel, nee, das sind diese Szenen, wo plötzlich alles gut läuft, wo man gerade irgendwie so am Anfang ist noch des Films, irgendwie so Ende des ersten Drittels so, wo gerade alles plötzlich gut läuft, wo er in einer neuen Situation ist und da alles ganz toll ist. Und um das zu zeigen, dass wirklich alles, das ganze Leben von den Protagonisten gerade toll ist, zeigt man ganz viele Aspekte des Lebens. Genau, zum Beispiel. Wie er wieder irgendwie Pizzateig ausrollt, dabei läuft dann irgendwie immer eine geile Musik, also so eine richtig tolle Musik. Genau, du hast immer die Soundtrack Situation, des Lebens. Genau, und dann wie er gerade seine Arbeitsstelle verlässt, er wirft irgendwie die Schürze weg, dann die Situation, er schwingt sich auf sein Fahrrad, dann die Situation, eine Tür geht auf und seine Freundin steht davor, dann Schnitt irgendwie, sie trinken Bier auf einer Party, jemand spielt Gitarre, aber man schneidet weg. Ja, man schneidet weg irgendwie zum See, alle sind an den See gefahren und sie machen Party, aber nirgendwo steht irgendwie, hey Leute, wollen wir zum See fahren? Zu welchem See? Ja, zu dem... Lass den anderen See. Ah, der ist echt so weit weg. Nee, wir können fahren. Das ist alles rausgeschnitten. Das ist das Problem. Das denke ich mir auch immer. Deswegen, wenn ich mir morgen zum Beispiel, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und dann habe ich ein geiles Lied angemacht, so ein geiles Sommerhit, dann denke ich mir auch immer, okay, das ist genau diese Szene, wie du aus der Tür läufst, ist genau die Szene, die auch drankommen würde in so einer Montage. Wie jemand aus der Tür läuft und einen geilen Tag beginnt. Und denke ich mir, geil, so der Moment hält an. Setz ich die Sonnenbrille auf. Der Moment hält an. Ja. Ich setze die Sonnenbrille auf und lauf los und dann... Ich weiß genau, der Moment, die Montage würde genau enden, wie ich an der Ampel stehe und darauf warte, genau. Meine U-Bahn verpasse und wie so ein völliger Vollidiot laufe ich dann in der U-Bahn hinterher. Was war das? Wie so ein völliger Vollidiot. Genau, das kommt nicht in der Montage vor. Oder zum Beispiel, was auch ganz klassisch ist, die Suit-Up-Montage. Irgendwie, wo man dann irgendwie sieht, wie sich jemand irgendwie einen Anzug anzieht, irgendwie die Krawatte hochzieht, irgendwann Schürtenkämpfe zu knüpfen. So ganz heißt, was aber auch relativ typisch ist, was oft als Montage verwendet wird, sind Dates. Ja, dieses klassische Romantic Comedy irgendwie, der Held irgendwie, man sieht die Szene vielleicht an der Supermarktkasse irgendwie, er ist nervös irgendwie, er kommt ran und dann sagt sie ja und man hört schon im Hintergrund, geht schon die Musik an, irgendwie so ein Rock'n'Roll-Lied, bevor man umschneidet, die Musik lappt schon ein und sie sagt ja und sie lächeln sich zu und dann Schnitt, sie sind auf dem Rummelplatz irgendwie, man sieht die Zuckerwatte, man sieht irgendwie, sie springen in Pfützen oder sowas, man sieht irgendwie Riesenrad und sowas und dann am Ende irgendwie, sie kommen an, es ist Nacht irgendwie, sie kommen irgendwie vor seinem Haus an und dann geht's wieder in Realtime weiter irgendwie, sie fragen sich gegenseitig, willst du noch mit hochkommen und so weiter und so fort. Das Problem ist, wenn man dann mal in Real Life auf einem Date ist, erwartet man auch, dass es irgendwie in der Form als Montage funktioniert, so im Sinne von, okay, gut, ey, cool, sie hat ja gesagt, sie will sich mit mir treffen, okay, da ist sie, okay, jetzt kommt eine 40-sekündige Montage. Da kommt die Musik rein. Aber irgendwann merkt man so, okay, nee, das ist nicht so. Und dann so, hey, hast du Lust, in die Pfütze zu springen? Nee, ich hab grad irgendwie mein Kleid an. Okay, willst du Zuckerwatte? Ja, okay. Holen wir uns nur eine, damit wir beide an der einen Zuckerwasser essen. Nee, ich hätte gern lieber zwei. Ich hätte gern lieber andere. Genau. Ja, genau. Nee, irgendwie, ich will keine Zuckerwatte, das bleibt in meinen Haaren kleben. Okay. Oh, Milchshake. Wir können uns einen Milchshake teilen mit zwei Strohhalmen. Nee, ich bin laktoseintolerant. Ich bin allergisch. So. Aber du kannst dir ruhig einen holen, ne? Okay. Dann steht man 9 Minuten lang für den Milchshake an. Und man denkt sich, wo ist die Montage? Wann kommt der Schnitt? Komm, wir gehen da in das aufregende Fahrgeschäft. Nee, ich habe Herzinfarkt gehabt vor ein paar Wochen. Ich kann gerade nicht in solche Geschäfte gehen. Komm, wir gehen da oben. In dieses hohe Riesenrad, wo oben die Luft ein bisschen dünn wird. Nee, ich habe Krebs, das sollte ich vielleicht nicht tun. Das sind diese Dinge. Und das ist genau der Unterschied zwischen Vorstellung und Real Life. In der Vorstellung beißt man auch einmal von der Zuckerwatte ab und dann scheint man wieder weg. In Real Life muss man die ganze Zuckerwatte essen und merkt, ey, das ist eigentlich nicht so geil irgendwie. Und dann so, willst du die noch? Zuckerwatte ist auch so ein Ding. Und dann kannst du diese Zuckerwatte ja nicht wegwerfen, weil das ist irgendwie so das Symbol eurer Liebe, das Symbol des ersten Zusammentreffens. Achtung, wieder schlechtes observational Einstieg in ein Thema. Zuckerwatte, das ist auch so ein Ding, oder? Ja, auch sowas, ne? Ja, ja genau. Klassischer. So, man überlässt den Gag dem Zuschauer einfach so. Make your own Gag. Ja, das wollte ich ja eben auch machen, aber du hast leider recht gehabt mit der Kasse. Ja. Kassen, ne? Man stellt sich auch immer an die falsche an, ne? Genau. Aber Leute würden lachen. Leute würden lachen, weil sie das auch schon mal erlebt haben. Ja, weil sie es kennen, Leute ja, aber nicht dumm sind. Leute sind dumme Fuckfaces, die dann denken, yeah. Habe ich auch schon mal erlebt. Aber das ist tatsächlich so das Problem des echten Lebens. Da muss man sich noch was ausdenken. Kann es nicht eine App geben oder so, wo man sowas beschleunigt irgendwie. Da auch so dieses klassische romantische Picknick irgendwie. Man denkt, okay, das geht dann irgendwie zack, zack, zack, man packt es zusammen ein, aber es ist dann halt irgendwie dann doch schwieriger und man muss dann noch ewig irgendwie durch die Gegend fahren und man muss dann so, ich habe jetzt eigentlich gar keine Picknickdecke irgendwie. Kann ich auch ein Handtuch mitnehmen so? Ja, genau. Und man dann das große Tui-Handtuch ausbreitet, genau auf den Ameisenhaufen. Ja, oder vor allem auch 2 Tage schon davor überlegt man sich, wir können ja auf ein romantisches Picknick gehen. Ich habe nichts. Also ich kaufe mir ein romantisches Picknicktuch. Ich kaufe mir einen romantischen Picknickkorb. Ich kaufe mir diese ganzen Sachen. Dann stehen die da rum. Oh Gott. Stefan, kennt ihr das, wenn ihr gerade mit jemandem redet und dann spricht die Skype-Verbindung ab. Oder Skype ist auch so ein Ding. Auch so eine Sache. Ne? Ist echt total nervig. Hängen geblieben, schreibt er mir gerade. Ich weiß nicht, ob das eine Beleidigung sein soll oder sein Statusbericht. Mein Mac hängt, schreibt er. Naja. Wo waren wir gerade? Ach, keine Ahnung. Wir sind von unserem gesteckten Thema Supermärkte abgeschwiffen in Richtung Comedy-Theorie, wo wir dann aber auch, finde ich, diese ganzen Sachen, sollten wir uns die ganzen Fragen, die wir haben, sind Leute, die sich mit Comedy beschäftigen, abgestumpft im sozialen Leben? Haben die überhaupt ein soziales Leben? Wie sind die so drauf? Wie ticken die so eigentlich? Haben die Psychosen alle? Haben die alle komische Persönlichkeitsstörungen? Diese ganzen Fragen, finde ich, sollten wir auf dem Humorkongress stellen. Absolut. Nochmal, sehr gut. Wow, gut, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Vielen Dank für alle Spenden, die schon angekommen sind bei uns. Es haben tatsächlich Leute gespendet. Das ist kein Scheiß. Es haben wirklich Leute uns Geld gegeben. Wir haben circa 40 Euro eingenommen. What? Kann man sagen. Habe ich hier noch gar nicht erzählt. Wir haben circa 40 Euro eingenommen bei PayPal. Da kann man jetzt auch spenden. Und ihr könnt quasi den Film spenden, den wir, naja, ich glaube, ich stapel ein bisschen hoch. Vielleicht machen wir einen GoPro-Film. Geil. Oder so. Vielleicht machen wir aber einfach eine lange Aufnahme für das Podcast-UFOs. Aber das find, da bin ich schon mit 40 stolz, Euro, das finde ich schon echt geil. Sind wir spritkostenmäßig schon mal abgedeckt bis, ich sag mal, Kassel. Bis Kassel können wir, also zur Not, wenn das nicht klappen sollte mit dem Kongress, können wir schon mal einen geilen Roadtrip irgendwo in so eine geile Stadt in Deutschland machen. Ja, mit 40 Euro kommt man schon weit. McDrive ist auf jeden Fall drin, ja. Aber nur das Happy Meal. Du, ich verstehe dich leider überhaupt gar nicht mehr. Ne? Also du brichst komplett ab. Ich fahre nur noch komplett Fetzen. Raus. Von daher. Alles vorbei jetzt hier. Es ist unglaublich. Es bricht wirklich alles zusammen gegen Ende. Von daher, aber auch wirklich, also erstmal ganz im Ernst, hätte ich nicht gedacht, dass da wirklich Leute uns Geld geben, echtes, hart verdientes Geld. Wir haben ja im Durchschnitt noch sehr junge Hörer, da ist es natürlich auch super krass, dass sie wahrscheinlich von ihrem wenigen Geld uns wir sollten einen hervorheben, der hat nämlich 25 Euro gespendet, das ist eine ganze Menge. Jonas Rame, ich habe 15 Euro gespendet, vielen Dank. Von daher. Du hast 15, der hat mehr gespendet als du. Und vor allem, warum spendest du da nicht Geld? Also du hast mir das Geld überwiesen. Ey, vielen Dank, warum? Jonas. Jonas kriegt auf jeden Fall nochmal irgendwie ein extra Bonus-Ding. Wir malen dir ein Bild. Oder nehmen einen extra 10 Minuten Podcast nur für dich auf. Nur für oder Jonas. Du kriegst einen sehr, sehr guten Senf vielleicht auch. Ja, kann auch sein. Oder wir spielen den Du kriegst einen mittelguten Senf. Einen mittelguten Senf vielleicht. Alles klar. Ich glaube, bevor ihr alles in die, bevor ihr alles explodiert, technisch gesehen, alles in die Luft fliegt und in die Ohren fliegt, denke ich, verabschieden wir uns besser. Das waren Florentin und Stefan vom Podcast. Aber mal ganz kurz, The UFO. Bevor du abmoderierst. Also nur weil Jonas jetzt schon viel gespendet hat, heißt es nicht, dass ihr nicht noch mehr spenden könnt. Denn tatsächlich mit dieser ersten mutigen Spende ist das Basler Podcast UFO Hörertreffen plus Humorkongress Extravaganza Spektakel ein Stück näher gerückt. Basler. Und wird tatsächlich Realität. Und ich weiß nicht, ob das die Art ist, wie man in Basel spricht. Wir werden es rausfinden, wenn wir tatsächlich dort Basel. Sind. Mit eurer Unterstützung und euch dort treffen. Ich freue mich. Ich freue mich. Und bis dahin natürlich weiter nicht fleißig Prag? Flattern. Weiter fleißig flattern. Und haut ein paar gute Gags raus. Haut einfach mal heute, jeder, der Twitter hat, haut einfach mal die Woche einfach ein paar geile Gags raus mit dem Hashtag das Podcast UFO. Ich will mal ein paar geile Gags jetzt. Wirklich heiße Gags. Denkt euch mal was Neues, Eigenes aus. Einfach mal irgendwie das Gagtakulum, das Podcast UFO Gagtakulum, einfach mal diese Woche. Ich rufe jetzt einfach mal diese Woche das Gagtakulum. Uncoolste Wort. Irgendwie, also lateinische Endungen sind immer so uncool, ne? Gagtakulum, ja. Panoptikum. Also uncool alles. Ja. Das ist wahnsinnig uncool. Macht einfach, ja, mach mal was Gott. Cooles. Leute. Es hört doch eh kein Mensch den Podcast bis zu Ende. Wir hätten, was wir die letzten 10 Minuten sagen, ist doch eh immer scheißegal. Ehrlich also, jetzt? Kann man die ich höre immer alle Podcasts zu Ende. Ich höre immer nur das Ende eigentlich, weil da die besten Sachen sind. Naja. Ich fühle mich jetzt unbeobachtet. Daher, ich freue mich jetzt auf unbeobachtet eure Einsendung. Und ziehe mich jetzt auditiv aus. Quasi. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, macht's gut.